Grisenko, ole minaranda, ole minaranda, ole minaranda, Grisenko, ole minaranda, ole minaranda, Grisenko. Ola rivastok, rivastok, rivontretao, venano, allo. War die Müllerin, so gesaugt den Fischer hin, noch sie lachte ihn nur aus, denn sie wollte hoch hinaus, nach da er zum Fischen geht, klopft er leise an und dreht, werde mein und mach mir auf, doch sie singt spöttisch drauf. Wird die Gut vergiss bei dir. Wann ja, moi stirb, wirst mit Jakatrum unterwegs, wie dann schlung, weil ich das lieb, spült's halt aus Laufen, oi weich Madrum von Wien, werden in der Trauer gehen und um die Porto stehen, er ist dahin, hin, der Geist vor meiner Söhne, oi weiß ich das Nasel, recht tief ins Gasel, das Herz wird warm, schlug gleich alarm, hat man sein Madel recht fest im Arm. Hat beim Mondschein er voll Lust, zerste Mäuse, Rieselbus, wie es küsst, singt grad im Tal, wunderschöner Nachtigall. Seit der Zeit haben Tag und Nacht die zwei sich oft gedacht. Nur moin, sing, Nachtigall. Nur moin, wie du gesungen hast im Tal. Nur moin, wie du gesungen hast im Tal. Am Sonntag! am Sonntag in aller Herrgottsfrüh. Da macht man in Wienerwald die schönste Landpartie. Ein Busserl, ein Musi, dazu ein Glaserl Wein. Was braucht denn der Mensch noch mehr, das muss doch herrlich sein. Die Madel, ui, die hört so gern, was ich mit ihnen plausch. Wir haben ja alle miteinander von lieb und feinen Wurzeln und Rausch. Am Sonntag in aller Herrgottsfrüh. Da macht man in Wienerwald die schönste Landpartie.